Wenn das Biest euch Haters zuhört, konnte ich kotzen, ihr Fotzen. Jo, meine Kindheit war schon immer ein Hin und Her, wie die Waage, keine Frage. Hab mir Tag für Tag die Seele zerfetzt, verätzt. Ich lag oft am Boden zerstört, doch Gott sagte, hey Junge, steh auf und zeig dieser Welt, denn in der Luft liegen kopfliche Dämpfe. Als ich wieder oben war, war das nächste Schicksal schon ganz nah. Deswegen mein seelischer Name Bad News Chris. Jeder hat auf dieser Welt auf meine Gefühle geschissen. Mir wurde Tag für Tag klar, der Teufel ist in meinem Herzen ganz nah. Ob in der Beziehung oder Familienleben, ich musste schon als Kind Vater oder Gentleman für Liebe nach Glück streben. Als Kind mit einem Rucksack durch meinen Familienkreis. Ich wusste in dieser Zeit, mein Leben wird schwer. Ohne Fleiß kein Preis, auf mich die Hölle schon ganz heiß. Wollte schon als Kind vor meinem Schicksalskampf weglaufen. Wolltet mich in der Hölle beim Teufel ersaufen. Ja, ja, Christo musste sich schon immer in seiner Kindheit beweisen. Wie in einem Weltkrieg, ich kam mir vor wie Russlands Putin. Mit dem Willen von Rasputin. Doch heute ist meine Kindheit vorbei, in der Seele der Befreiung schlagt Tag für Tag. Doch heute drück ich 103 Kilo Handelbank. Ihr wisst, wofür die 3 steht, braucht kein Zaubertrank. Das Akrobis bleibt breiter wie die Panzerwand. Habe euer Schicksal, das Orakel in meiner Hand, doch heute ein Mann-Armee. Ich kämpfte wie ein Piranha, ich seh euch Fotzen mit Ebola in Somalia. Das Biest schmiss mit giftigem Rauch um sich, überall bei euch Haters im Auge. Dieser tödliche Stich, ihr verfickten Neider, Akku bleibt der Streetfighter, Straßenkämpfer. Ihr Fotzen seid so feige wie ein Schalldämpfer. Immer viele gegen mich, ich war für jeden zu schnell, weil ich auswich, ob in der Kindheit oder Liebe. Immer wieder diese Hiebe, meine Aura war immer an meiner Seite. Das Schicksal suchte des Öfteren das Weite, denn ich fightet, doch heute kann ich mich nur auf einen verlassen, mein Checkpot. Nix Lotto, sondern Gott, mein Checkpot. Das Twin Team, Shim Beam. Früher die liebe Gruß in Sarajevo, doch heute nirgendwo. Macht besser heute mit dem Biest keine Schwänze messen. Eure Plamage wird euch auffressen. Ihr wisst gar nichts, ihr Fotzen, was bei mir abgeht, wie es in meiner Seele steht. Aber ich kämpfe gegen alles, dauert nicht lange, bis ich euch Bastarde vor dem Teufel knalle. Und fliege mit meinem Hexenbesen weg wie Harry Potter, habe den besten Schotter. Ich brauchte niemals ein Merlin oder Simsalabim. Mein Leben war sowieso schlimm, brauchte niemals so eine Fuckliebe wie bei Twilight. Heute bin ich im Bett bei den Chickas Heavy White Fight Night. Bitches trinke eine fette Spreit im Kolosseum, machte sich das Biest breit. Ob Kleopatra, Schneewittchen oder Medusa, überall dieser Neid, überall Angst. Für die Gegner gibt's einen fetten Todeskranz im Kolosseum. Jede Bitch heißen, das Biest. Die Arena betritt ohne Fleiß kein Preis. Das Biest kämpfte gegen die Hater, plötzlich stellte sich Medusa in meinen Weg. Mein Akro-Pitbull schmiss der Bitch Sand in die Augen. Ihr Fotzen werdet an eurem Tod saugen. An meiner linken Seite mein Pitbull, an meiner rechten Spartakus sein Muss. Medusa und die Haters griffen an, mein Pitbull wurde aus Stein. Das Biest zog, unverhofft kommt oft der Hammer von Thor. Es gab für alle Schellen wie im Chor. Das Biest köpfte Medusa, es tröpfte Blut, wie in der Lava die Glut. Groß war dem Biest seine Wut, Akro vernaschte die Hater Fotzen an einer Leine am Ende. Dem Biest sein Sieg, Gott sagte, Junge, fliegt die Haters im Schwulenclub. Lutzt Schwänze und trinkt Ebola-Sub. Doch heute Schneewittchen und Kleopatra schon ganz nah. Das Einzige, was mir Befehle geben können, sind meine Eier. Mit Kleopatra und Schneewittchen gab's einen fetten Dreier, Schucker, Scheier. Macht wie sich die Splend, Happy End. Meinst du, ihr Pain, ihr seid einfach nur Fotzen, ihr Bitches, Alter. Gefistete Fotzen, ihr Missgeburten. Ich schreib sie in den Himmel, denn ihr seid alles kleine Pimmel.